Wer entscheidet, warum wir leben und wofür wir sterben? Wer legt unsere Ketten? Und wer besitzt den Schlüssel, der uns befreien kann? Du allein. Und am Ende bleibt die Frage: Das Rätsel, wessen Geschichte ist das? Wer hebt den Vorhang? Wer bestimmt unsere Schritte, wenn wir tanzen? Wer treibt uns in den Wahnsinn? Eins kann uns keiner nehmen, pure Lust am Leben. Ich will gehen, wir sehen, nur eine Nacht nochmal mit dir erleben. Diepe Techno-Mucke an einem sorgenfreien Tag. Über meine Scheißprobleme denk ich morgen weiter nach. Jetzt wird geträumt, Mann, ich hab eine Riesenfantasie. Ich starte die Rakete in eine andere Galaxie. Wir tanzen einfach weiter, brauchen keine Zeitanzeiger. Etwas sagt, Ganja-Mucke bleiben unsere Leitvertreiber. Alles ist dort easy, lass die Sonnenbrille auf. Pack die Sorgen in ein Paper und wir machen daraus Rauch. Zünden gehen auf Wachse, machen weiterhin auf Faxen. Denn du und ich, wir beide sind noch lange nicht erwachsen. Ein Tag nur normal sein, lass uns ein Tag unsere Jugend leben. Meine Lust zum Feiern lass ich mir nicht von den Huren nehmen, nein. Denn eins kann uns keiner. Wenn wir heute Nacht noch von euch gehen, lebt unsere Mucke weiter. Der nächste Tag erwacht, so wie ich aus dem Koma. Ich zieh eine Line, brasilianisches Koka. Ich gönn mir ne Pizza, ich gönn mir ne Cola. Ich gönn mir ein Steak und danach nochmal Koka. Kaffer, shoot am Video, dreh und dann auf zum Gig nach Jena. Kurz aufs Motor und dann zum Team und dann gibt's erstmal einen Jäger. Ich locker meine Zunge, tu was Gutes für die Leber. Eine halbe Stunde später stapeln sich hier schon die Gläser. Wir gönnen uns diese Nächte, dafür haben wir hart geackert. Stube, sag, wie viele Tracks hast du bis heute abgemastert? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ein Dank hier ist bescheiden. Und von Klicks, die eingefahren sind, können wir zwei uns nicht viel leisten. Wir feiern hier im Proberaum ins Billig-Disco-Licht. Und 90s Wave im Morgen, wir sind immer völlig dicht. Immer nur am Hasseln, hör nur Virus und Kalypso. Was anderes geht nicht rein, denn die Family